Begrüßen möchten wir Sie nun zu Böhlendorf, einem Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Johannes Bobrowski. Der 1917 in Tilsit geborene und früh verstorbene Lyriker und Erzähler gehörte zu den wichtigsten Dichtern der ehemaligen DDR. Immer wieder stellte er die Legenden und Überlieferungen seiner kurländischen Heimat im Memelgebiet ins Zentrum seines literarischen Schaffens. Kein Zufall also, dass er sich mit dem vergessenen und erst in jüngster Zeit wiederentdeckten baltendeutschen Dichter Kasimir Ulrich Böhlendorf, einem Vertrauten und Weggenossen Hölderlins, beschäftigt hat. Johannes Bobrowski macht die historisch belegte und faszinierende Gestalt des vagabundierenden Dichters und Hofmeisters zum Seismographen einer Katastrophe, die über Kurland und einer zum Untergang verurteilten Gesellschaft hereinzubrechen droht. Böhlendorf von Johannes Bobrowski. Hörspielfassung Frank Werner. Auf diesem ungewöhnlichen Weg infolge meines ökonomischen Unvermögens. Das ist zu lesen im Mitauischen Intelligenzblatt. Jahrgang 1809, 24. Stück. Es handelt sich um einen gewissen Böhlendorf, der hier die baltischen Handlungshäuser um einen Kreditbrief über 100 Taler auszustellen nach Bremen ersucht. Böhlendorf. Kasimir Anton Ulrich, gebürtig aus dem Mitauischen, auf diesem ungewöhnlichen Weg, infolge meines ökonomischen Unvermögens. Im Pastorat Rodenpeus sagen sie, junger Mensch von fahrigem Wesen, das Haar im Genick reichte für ein halbes Schaf. Aber das war vor 6 Jahren. Die Nachrede hält sich nur so lange. Habe zu Berlin ein poetisches Tagebuch an den Tag gegeben, gnädige Frau Majorin. Überhaupt ist mit Poesien zu tun gehabt. In Jena und, wie man gehört hat, in Homburg. Ja. Unter lauter Poeten, die um den Hof dort herumgestrichen sind. Um eine Landgräfin oder Prinzessin. Böhlendorfsche Poesien. Auf den 80. der Generalin Rosenberg. Soll ich immer weiter wandern, selten rasten, nimmer ruhen? Er sagt, der Geheimerat Woltmann biete ihm eine Professur. Wo denn? In Bremen? Wo dort? Ist er jetzt überhaupt hier in Mitau? Ugolina Gerardesca. Trauerspiel. Gedruckt Dresden 1801. Ja, Fernando oder die Kunstweihe. Dramatische Idylle. Gedruckt Bremen 1802. Möglich, dass er dort etwas gewesen ist, in Deutschland. Nun ist er hier und man hat nichts von ihm. Das geht ja schon eine ganze Zeit so. Die jungen Leute fliegen aus, mit den glänzendsten Gaben, wie man immer wieder hört, machen Furore dort draußen und kommen uns schließlich unzufrieden und ungerecht zurück. Dafür lässt man nun studieren, hat Primarius Heinze gesagt. Also nun, meine Teure, auf diesem ungewöhnlichen Weg, infolge meines ökonomischen Unvermögens. Regen. Das ist der Regen. Der Regen regnet. Hinter dem Regen die Leere. Die kommt weiß. Haarweiß. Eines Geschöpfs ohne Augen, das sein Gesicht weiß heraufhebt über den Rand. Über den Rand. Welchen Rand? Die Erde war früher eine Scheibe, dann eine Kugel, jetzt ist wieder eine Scheibe. Und wo ich hintrete, sinkt sie ein unter meinen Füßen. Die schwarze Erde gibt nach, mehr als die weiße. Sinkt ein, wo ich umhergehe. Galtam, Straßen, Rittelsdorf, Walgal, Birsch. Und in ein ganz weites Tal eintrete. Auf dieser Scheibe. Und das Gesuch jetzt, auf diesem ungewöhnlichen Wege infolge meines ökonomischen Unvermögens, darauf wird doch niemand antworten. Nun wird er noch, sagt Redakteur Hensler, nun wird er noch seine Schriften zum Verlag ausbieten. Und wer soll nun darauf antworten? Ach, du lieber Gott, Schriften. Das ist der Regen. Der Regen regnet. Aber eines Tages kommt die See über den Sand oder abends über die Dünenhaufen und kommt und fällt ein in das Tal. Alles ertrinkt. Galtern, Straßen, Rittelsdorf, Walkern, Birsch. Ja, Baron! Sagt Pferdezigeuner Kaschmich. Aber Herr Baron, wer wird denn hinfallen, Herr Baron? Richtig. Richtig. Doch er erhebt sich nicht. Kriecht auf den Zaun zu. Auf einen entrindeten, weißgewaschenen Pfahl. Und tastet mit den Händen daran hinauf. Alles aufgeschrieben. Und fühlt unter den Fingern die flachen Gänge, die die Borkenkäfer hinterlassen haben. Alles aufgeschrieben. Das Tal und wie die Flut über das Tal herabstürzt, bald gegen Abend. Aber Herr Baron, aber die gnädige Frau Majorin hat aber gesagt... Richtig, richtig. So gehen sie zurück. Im Regen. Der kleine Zigeuner und der barfüßige Lange mit den tief hängenden Beinkleidern. Aufs Gut, über die Schafweide. Lass ihn doch laufen, Kaschmich. Das hat die Majorin gesagt. Aber nein, sagt Kaschmich, das ist nichts für Kaschmich. Kaschmich bringt Böhlendorf wieder zum Hoftor herein und ins Haus. Und nicht von der Küchenseite, sondern durch die Allee. Er wird Böhlendorf meine Söhne unterrichten. Er hat's gelernt, Böhlendorf. Lass er sich kleiden. Zu Johanni ist er aufgetaucht in der Gegend und geblieben. Wie er bleibt, man hat ja davon gehört, auf dem Pastorat und auf dem Gut der Majorin Klingbeil, mal hier, mal dort. Abgerissen, ohne Papier, aber doch der gewisse Böhlendorf eben, mit seinem Gerede von der See und der Ungerschen Zeitung da in Preußen, dem Geheimen Rat Woltmann, den Herren Herbart und Fichte, einem Seemann namens Sinclair. Einem jedenfalls vermutlichen Seemann. Oder Seeoffizier, nach den Reden zu schließen. Da ist er schon Wochen hier. Auf Gut und Pastorat Galtern. Der gewisse Böhlendorf. Aber jetzt also, ab heute und solange er also gekleidet ist, als ein Mensch ordentlicher Herkunft. Als ein Mensch also? Der Herr Hofmeister? Der Herr Hofmeister Böhlendorf. Was tut ein Bischof, Herr Hofmeister? Da kommt die Revolution und ist schon da. Und er sitzt auf seinem Stuhl in der Kirche, bunt angezogen. Henri, die Schweiz ist reformiert. Na dann ein Propst oder ein Stadtpastor in Riga. In Riga gab es Bischöfe, ja. Der eine hat sich ein blaues Gesicht angesoffen, der andere vor Verrücktheit Mäuse gefangen. Die übrigen streiften sich Harnische über und jagten in Lettgallen die Leute. Hinunter nach Litauen oder hinauf, über Narva hinaus. Herr Hofmeister, die Frau Mutter legt Wert auf unser Avancement im Französischen. In Lausanne, im Jahre 97. In den Haustoren stand die Revolution und kam heraus auf die Straßen und in die Länder Waadt, Unterwallis und in die Stadt Genf. Wir standen über dem See, der See ist groß, aber es war gute Sicht, das Ufer drüben zum Greifen. Wir riefen hinüber, sie mussten es hören drüben, in Evian, in Tonon, im ganzen Chablais. Uns schien, alle Welt ginge umher mit offenen Armen. Herr Hofmeister, die Frau Mutter legt Wert auf unser Avancement. La Harpe rief die Franzosen, aber ehe die kamen, hatten die Stände, die Räte und die Familien ihre Leute schon bereit und schickten sie an die Feuerstellen nach Waadt und in die Schirmorte und die gemeinen Herrschaften. Da hat sich die Revolution verlaufen. Und Sie waren gleich bis nach Hessen davongelaufen, Herr Hofmeister. Ich habe darüber geschrieben. Wir sprechen morgen weiter. Französisch. Böhlendorf steht am Fenster. Der Blick geht über die Wiesen. Immer leerer wird es draußen. Vom Erbsenfeld fliegen die Vögel auf, stehen in der Luft, als wären dort weit hinten Zäune errichtet worden, hoch hinauf in die Luft. Aber nicht für die Vögel, die sich niederlassen darauf, ehe sie darüber hinwegfliegen. Diese Zäune, die Böhlendorf erkennt, hoch und weiß gewaschen. Aber gar nichts für das Meer. Wenn es aufkommt, Wände hoch, eine Wand über die andere türmt und herabschlägt über das Stangenholz, stürzt, das eingetretene Tal füllt. Gurgelnd hinfährt über Galtern, Straßten, Rittelsdorf, Walgalen, Birsch, eine kurzlebige Schaumkrone um den Kirchturm legt und eine kleinere um die schwarzgetretenen Pantinen des Pastor Richard, die dort umherschwimmen. Alles aufgeschrieben. Im Buch der Geschichte auf den Scheunentoren, in den Wäldern zu lesen, auf den abgehauenen Stämmen und auf der Erde vor dem Regen. Herr Baron. Richtig. Abendessen. ruft. In dieser Nacht ist Böhlendorf unterwegs. Wird ihn einer sehen, wie er über die Heide rennt? Über ihm jagen Wolken, verdecken den Mond, geben den Mond wieder frei. Sein Licht schießt wie eine Meute Hunde im Kraut umher. Böhlendorf rennt vor dem Licht her mit rudernden Armen. Redet wie ein Stummer. Auf den kurländischen Straßen ist niemand in dieser Nacht. Wer soll ihn hören? Der Nebel schmeckt nach erloschenen Feuern. Im Hofmeisterfräckchen. Ein bisschen Stickerei obendran. Viel zu kurze Ärmel. Da kommt die Bärse. Klar. Und auch über den Steinen ruhig. Und hier in der Aufschwemmung über dem Sand. Ein Flüsschen am Wald vorbei. Und den Ruinen auf dem linken Ufer. Gegenüber liegt Dohlen. Häuser und eine einfache Straße. Und heller Tag nun. Und Böhlendorf steht auf dieser einfachen Straße in Schuhen im Hofmeisterfrack. Da kommen Leute vorbei und weisen ihn ins Pastorat. Und er verschläft einen Tag. Abends nehmen sie ihn mit, gekämmt. Es gibt eine Festivität beim Konsulenten Meyers. Herr Böhlendorf, leider nie die Ehre gehabt. Nun umso schöner. Viel gehört indessen. Meyers, der ein Literat ist, an einer Geschichte des Herzogtums schreibt. Seit einigem. Wir haben den Napoleon hinter uns. Wir haben in den Provinzen die Leibeigenschaft aufgehoben und unsere Ritterschaften behalten, eine Landesuniversität bekommen. Meine Frage, die jungen Leute mit ihrem Feuer, man erinnert sich, was tun sie? Wohin leiten sie ihr Feuer? Wir sehen vor Augen, es ordnet sich alles, die Allianz. Ja, es ordnet sich. Es bequemt sich, nicht wahr? Böhlendorf, Sie sind doch ein Poet. Aber darauf wollte ich ja hinaus, lieber Bär. Das Feuer der Jugend also. Es geht ein in die Poesie. Welch eine Blüte der Künste steht uns bevor. Man hat doch gehört, lieber Böhlendorf, und gelesen, versteht sich. Sie sind da in Deutschland mit einem ganzen Schwarm Poeten umgegangen. Mit einem ganzen Schwarm? Neufer, Schmidt, Willmann, Zwilling, Seckendorf, Magenau, der gewisse Hölderlin, Sinclair. Aber das alles doch wohl nicht gleichzeitig. Wie war das? Magister Hölderlin wohnte bei Glaser Wagner. Homburg hat eine gute Luft. Herr von Sinclair ging zu Hofe. Zwilling war auf eine Montur aus. Aber Böhlendorf. Es war anders. Wie muss eine Welt für ein moralisches Wesen geschaffen sein? Das ist der Satz, den Böhlendorf mitbringt. Wohin er geht? Wie muss eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen sein? Hier in den Provinzen. Dessen Beantwortung Böhlendorf auf dem Holz liest, dem Holz der Zäune und dem Holz der Scheunentore und auf der Erde im Regen. Der Satz, mit dem Böhlendorf hier aus dem Saal tritt, wie er aus den Flügeltüren der Gutshäuser und den Glastüren der Pastorate getreten ist. Wie muss eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen sein? Moralisches Wesen? Ach du lieber Gott, das ist jeder selber, meint jeder selber. Da kann er hinkommen, wo er will, der Böhlendorf. Moralisches Wesen und eine Welt, das uns zur Prüfung auferlegte Jammertal, in dem es sich übrigens ordnet und beschaffen sein und muss? Wir hatten alle mal Ideen. Und wie man sagt, Wasser verläuft sich. Und die Leute, was sagen die? Wenn er erzählt von der Revolution der Franken und von der helvetischen, um einen See herum und unvorstellbar hohe Berge. Sitzen und schlagen die Hände vors Gesicht. Seufzen zwischen den Fingern hindurch. Grässlich. Wenn Böhlendorf hinaus ist, sagen sie, guter Mensch, der Herr Hofmeister. Dieser da. Und die anderen? Wo Böhlendorf auch hinaus ist? Durch die Saaltür? Die Steuerreform, wie ich sehe, besteht darin, dass die Verfügungen und Anordnungen nunmehr gesammelt vorliegen. 5. Band der Reichsgesetze. Und Staff über Abgaben. Titularrat Murchgraf in Mitau legt die Übersetzung vor. Also wie gehabt, die innere Repetition der nach Anzahl der Revisionszählen zu zahlenden Abgaben bestimmen die Gemeindegerichte. Artikel 205. Allerdings, laut Verfügung vom 25. August, Paragraphen 23, 188, 189, wird Artikel 12 insofern erweitert, als über die gewöhnlichen Polizeimaßregeln hinaus bei Versäumnis ausdrücklich Militärexekution in Aussicht gestellt ist. Ach was! Erstens werden sie zahlen, das geht ja immer so weiter. Und zweitens haben die Anordnungen über das Meldewesen Freistrecken, wie der Winter in Großrussland. Man wirft sich in den Schlitten, ab geht's unter Geläut, über ein Moor, einen See, ein eingeschneites Dorf. Was weiß man schon? Wer weiß das schon? Zählen zählt alles. Wie muss eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen sein? Ordnet es sich oder bequemt sich's? Wer bequemt sich? Was ist das eigentlich? Moralisches Wesen. Und beschaffen sein. Und muss. Zählen zählt alles. Und für eine Zeit ist der Hinausgegangene fort. Auf dem trockenen Ufer der Livländischen Aa wird er angetroffen. Auf dem feuchten Linken, dem mit den vielen Nebenflüssen. Und über die Düna wechselt er hinüber, dort, wo der grüne Ogerfluss in den trüben Strom mündet. Schnell, wie mit Sprüngen. Dort geht er, flussauf. Das grüne Wasser, wie Glas. Und nun treten von beiden Ufern die Laubwälder bis an den Schilfstrich vor. Und dort ist der Grund aus rotem Gestein und auch der Herbst ist rot in diesen Wäldern. Es fliegen die Blätter über den Fluss. Böhlendorf geht auf dem Steinufer. Er bleibt und sieht den Vögeln nach und findet die Schrift wieder unter den Füßen, die Zeichen, eingegraben in den Stein, über den die Leute gegangen sind. Spuren, Fußspuren. Davon hat er zu reden. In Absenau und in Laubern, wo er den Wald verlässt und in die Ebene auf dem nördlichen Ufer gerät. und in den Holzdörfern lebt. Für eine Zeit. Und im Frühjahr trifft ihn der Baron Firks vor dem Städtchen Kandau. Da kniet er auf dem Burgwall und scharrt die Erde von einer steinernen Platte. Aber die Platte ist leer. So reißt er die Zeichen, wie er sie gelesen hat, dort und dort, mit einem Nagel in die mürbe Fläche und geht hinter Firks her in die verwinkelten Straßen. Der verrückte Bühlendorf ist in Kandau. Der verrückte Bühlendorf. Der verrückte Bühlendorf. Bühlendorf. Der verrückte Bühlendorf. Im Herbst laden wir ihn zur Jagd. Da haben wir etwas zu lachen, wenn er vor dem Hasengeschrei davonrennt. Der Sommer kündigt sich frühzeitig mit Gewittern an. Der Sturm stürzt ein paar alte Bäume über den Wall hinab. Dann werden die Nächte klar. Der Mond ist weiß und scheint still zu stehen. Die Ratten kommen aus den Torwegen und speichern über den Markt und ziehen in einem langen Heer, die Breite der Straßen füllend, an den Stadtrand hinaus. An den Holzbuden vorüber, am Wallgraben hin, bis an den Bach. Vorbei an Böhlendorf, der umhergeht, oben auf dem Wall, auf den verschütteten Gewölben. Im Herbst! Im Herbst! Nur so schnell kommt der Herbst nicht. An der Straße nach Zabeln liegen die undeutschen Dörfer, wie man sie nennt. Hier hat man Böhlendorf hinter einem Gespann Ochsen hergehen sehen. Wieder die Zeichen. An den Sielen. Am Gerät. Die Spuren der Hände. Wie muss eine Welt beschaffen sein für ein moralisches Wesen. Wie? Hier, ein Stück hinter Walgalen, findet ihn Kaschmich, der mit Pferden nach Straßdehn unterwegs ist, und redet ihn an. Aber Böhlendorf winkt ab. Mit einer Bewegung, ganz wie die Majorin Klingbeil sie an sich hat. Auch am Abend jetzt, als Kaschmich ihr von der Begegnung berichtet. Da geht Lakai Kaschmich in die Küche und sagt zu den Mägden, ja, ja, das machen doch diese Deutschen eine wie die andere egal. Regen. Das ist der Regen. Der Regen regnet. Die Erde sinkt ein unter meinen Füßen. Ich trete dieses Tal ein. Die schwarze Erde gibt nach, mehr als die weiße. Und dorther dann kommt die See. Alles ertrinkt. Galtern, Straßen, Rottersdorf, Walgalen, Birsch und alles aufgeschrieben. Vom Erbsenfeld fliegen die Vögel auf, die Böhlendorf erkennt, in der Luft hoch und weiß gewaschen. Aber nicht für das Meer, wenn es aufkommt und über sie herabschlägt und erst das eingetretene Tal hier füllt und dann weiter das Land, das sich noch einmal erheben wird, aber zurückfällt dann. Es wird da nichts sein. Ich kann fortgehen. Ach, da komme ich nur zu anderen. Aber nimmer zu den meinen weiß man keinen. Der besinnliche Marienfeld, der umhergeht hinter den Dünen, als eine gewohnte Erscheinung für Kinder und Leute. Ach, da komme ich nur zu anderen, aber nimmer zu den meinen, weiß von keinen. Kasimir Anton Ulrich Böhlendorf. Der besinnliche Marienfeld. Vergessen von seiner Kirchenbehörde in Riga, dem es aber recht ist oder geworden ist, vergessen zu sein. Der Rigaischen Bucht, in einem Dorf hinter dem Sand, hinter dem Angerschen See, der an sich herabblickt und das Einerlei der Zeiten konstatiert. An seinem Rock, dem immergleichen seit einem Jahrzehnt. Hierher gekommen, aufs Schloss gegangen, untergetaucht im Engelshöfchen. Wie hier der Pfarrhof heißt, aus dem er auftaucht, nachmittags immer, hinter den Dünen umzugehen. Immer mit diesem Rock. Als die gewohnte Erscheinung Marienfeld. Prediger zu Markgrafen. Nun fährt ihn das alles an wie der Wind von Sworb und Abro. Der hergerannt kommt von den südlichen Ausläufern der Insel Ösel. So ruhig ziehen die Schiffe an Markgrafen vorüber auf Dünamünde zu. Mit unbewegten Segeln aus Milchglas. Zu denken, dass sie über die See gekommen sind. Und eins und das andere, die früher hier vorbeizogen, nie mehr kommen, weil die See sie fortgenommen hat. Verschlagen und zerbrochen mit Stürmen und großen Wellen, her als der Küstenwald. Marienfeld hat ein geschenktes Bild zu Hause. Es stellt einen Schiffsuntergang dar. Einen Himmel aus Feuer und blauem Rauch. Non mergimur undis, sagt Prediger Marienfeld, wenn er davor stehen bleibt, an seinem 10-Jahr-Frack hinabblickt, den Blick auf die lang vorschießenden Schuhspitzen senkt, ehe er zur Glastür hinausgeht. Nun fährt ihn das alles an wie der Sworber oder der Abroer Wind. Solcher Mensch hier. Immer reden von solchen Sachen. Dann soll er doch hingehen nach Helvetien oder Jena oder Bremen. Jense, Herr von Böhlendorf. Jense. Ein wenig unterwegs, Herr Prediger? Ach, Herr Hauslehrer. Herr Hauslehrer tun sich ebenfalls um in Jottes Natur. Nicht so sehr. Ich bin Ihnen nachgegangen. Ich möchte wissen... Herr Hauslehrer, Sie sollten niemand nachgehen. Überhaupt nicht so viel unterwegs sein, sagt der Herr Baron. Wie meinen? Sie jenen die Häuser der Leute als ein Weithergekommener. Mit den Maßstäben einer fremden Welt. Sie stören den Frieden mit Dingen, die über das Begreifen sind für die Leute. Es gibt Abgabeverweigerungen. Es gibt Unwillen bis vor die Kirchentür, Herr von Böhlendorf. Hund, du bist das. Du redest den Leuten ein, dass sie herumleben auf Himmelslohn, in ihrem Schweiß, wie im Regen. Herr von Böhlendorf. Hund! Aber ich sitz dir vor der Nase in deiner Kirche und lese dir von deinen Kirchenbänken die Zeichen ab. Zählen, zählt alles. Marienfeld steht, wo er steht. Böhlendorf wendet sich ab. Auf die Düne zu. Dieser Abend kommt leicht mit hellen Farben. Vom Wasser herauf, die Stille tritt über den Sand. Von der Höhe der Düne sieht man auf die Bucht hinaus und nach Süden über den langgestreckten See, der die hellen Wasser draußen mit seiner dunklen Farbe begleitet, zwischen Sand und Feldern und Waldstücken. Weit hinunter auf Angern zu, auf den spitzen Kirchturm und ein beglänztes Dach davor. Diesem Böllendorf, den Marienfeld noch auf der Düne erblickt? Am 24. April 1825, ehe er sich mit kalten Händen landeinwärts davonmacht, diesem Herrn Hauslehrer hält Marienfeld am dritten Tag darauf die Grabrede. Einer plötzlichen Erkrankung der Frau Baronin wegen ist Herr von Ellern nicht erschienen. Wer ist überhaupt da? Das alte Fräulein von Zandikow und Leutelehrer Schiemann und die Leute. Prediger Marienfeld blickt an seinem angegrauten Talar hinunter und erkennt sich nicht. Böhlendorf. Ich müsste von Böhlendorfs Eltern und von seiner Verwandtschaft reden. Verdienste des Verstorbenen benennen, einen Lebensweg zeichnen. Was weiß man von Böhlendorf? Er hat sich erschossen. Nachdem er fast ein Jahr hier gelebt hat. Hauslehrer Böhlendorf. Grau, lang und dünn. Im 50. Jahr seines Alters. Und, denkt Leutelehrer Schiemann, das alles brauchte ja nicht zu sein. Warf meinen Kranz in die Fluten, ach, mein letztes, teuerstes Gut, welk von den dorrenden Gluten. Was ist das für ein Tod? Der unglücklich Dahingeschiedene hat sich einen hohen Sinn bewahrt in den Widrigkeiten der Welt. Dafür zeugten des Hingegangenen Schriften, denen der vaterländische Ruhm sich nicht verweigern dürfe, insbesondere zukünftig. Sagt er das? Er sagt etwas von Stürmen der Verzweiflung und von einer Sicherheit, die verborgen ist und allein. Er hat ein geschenktes Bild zu Hause, der Marienfeld. Davor sagt er. Non mergimur undis. Aber er spricht zu lange, der Marienfeld. Der Wind, ganz ohnehin länger. Fährt über die Gräber jeden Tag, über den Friedhof südlich vom Dorf Markgrafen, verstreut den leichten weißen Sand, wo er geht und steht. Leutelehrer Schiemann wirft 3 Handvoll Erde über den Sarg. Das alles brauchte ja nicht zu sein. Was wird zu lesen sein, später, über Böhlendorf? Da ist zu lesen der inzwischen berühmt gewordene Brief dieses Magisters Hölderlin oder Holterlein, 1802 an Böhlendorf gerichtet. Wie man Helden nachspricht, dass mich Apoll geschlagen. Jemand stellt ein baltisches Dichterbuch zusammen. Darin setzt der Böhlendorf dem bekannt unglücklichen Lenz zur Seite. Das hätten wir auch tun können, sagt Redakteur Hensler vom mietauischen Intelligenzblatt. Denn jetzt ist eine andere Zeit. zerrüttet, an Leib und Seele entlockte der Beklagenswerte seiner Leier goethische Harmonie. Aber wie ist der Himmel hart an jenem Tag? Härter als das Wasser in der Bucht. Dunkler als das Angernsche Gewässer. Da ist etwas in der Luft, wie ein Knirschen. Werden Sie ihm einen Stein setzen? Und wer sollte das tun? Das sind Fragen. Und wie wird man über ihn reden in Livland? Was sagt Leutelehrer Schiemann? Was, Fräulein Zandikow? Die zu Fuß zum Gut zurückgehen. Und was tun wir? Errichten wir ein Monument? Lassen jenen Satz einschlagen? Wie? Wie muss eine Welt für ein moralisches Wesen geschaffen sein? Und setzen dazu, dass er Zeichen gelesen hat. Guter Mensch, dieser Herr Hofmeister da. Das sagen die Leute, die um das Grab stehen. Da blicken sie alle hinauf. Der Lichtschein hat sich den finsteren Himmel über das Haupt geworfen. Ganz hoch steht er. Und beginnt zu stürzen. Jetzt zu sinken. Und breitet sich von oben her über die ganze Verfinsterung aus. Über den harten Himmel, an dem der Sturm aufkommt und dieses Knirschen umherführt. Von der Bucht heran. Landeinwärts, über Galtern, Straßdehn, Rittelsdorf, Walgalen, Birsch. Über das Tal hin, tiefer nun um den Ginster. Aber dann wieder hinaus auf die Bucht. Eine weiße Straße legt sich weit hin über das Wasser. Böhlendorf. Guter Mensch. Was noch? Das ist womöglich schon etwas. Und womöglich ist es unnötig, mehr über Böhlendorf zu wissen. Böhlendorf von Johannes Bobrowski. Hörspielfassung Frank Werner. Die Erzähler Uwe Friedrichsen und Hans Kemner. Böhlendorf Bruno Ganz. Marienfeld Udo Schenk. Majorin Klingbeil Evelyn Hamann. Kaschmich Mircea Krishan. Meyers Herbert Weißbach. Pfarrer Beer Günther Bommert. In weiteren Rollen Harald Hallgard, Susanne Eggers, Walter Bäumer, Erwin Wirschatz, Günther Kütemeier, Ulrich von Bock, Aljoscha Flohr, Alexander Böll. Schnitt Christine Schuck, Ton Peter Nielsen, Regieassistenz Wolfgang Streng, Regie Albrecht Surkau. Unser heutiges Hörspiel war eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1986.